Americans ache it all, leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it all, leave it each time. Blank Generation war das von Richard Hell and the Voivods. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Quergelesen hören könnt ihr dienstags immer in der Erstausgabe zwischen 12 und 13 Uhr im Programm von Querfunk auf 104,8 MHz Antennenfrequenz und im Programm des Freien Senderkombinats auf 93,0 MHz Antennenfrequenz. Und wenn euch Kabelfrequenzen interessieren zu euren freien Radios vor Ort oder ihr andere freie Radios einfach mal gerne hören wollt, dann schaut einfach im Internet nach, entweder unter querfunk.de oder fsk-hh.org. Da kommt ihr an den Livestream ran und an Informationen zu Kabelfrequenzen. Heute in Quergelesen werden wir euch, wie bereits vor 2 Wochen versprochen und vor 3 Wochen versprochen, einen weiteren Text aus der feministischen Zeitschrift oder der Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box vortragen. Die erste Ausgabe unter dem oder zum Thema Emanzipation ist im Dezember letzten Jahres erschienen. Der Sitz der Zeitschrift ist in Leipzig. Und wir hatten euch ja bereits in der vorletzten Ausgabe von Quergelesen von Marianne Papst und Virginia Spur einen Text vorgestellt, Emanzipation, Überlegungen zu Notwendigkeit und Wesen menschlicher Emanzipation. Auf diesen Text haben uns sehr, sehr viele Reaktionen erreicht und da haben wir gedacht, da freut es sicher viele Hörerinnen und Hörer, die die Zeitschrift vielleicht bisher noch nicht in die Hand bekommen haben, wenn wir noch einen weiteren hochkarätigen Text aus dieser Zeitschrift Outside the Box euch vorstellen. Und zwar ist das dann der Text Das Bedürfnis nach Gleichheit, eine Kritik der bürgerlichen Frauenbewegung von Andrea Truhmann. Andrea Truhmann dürfte der einen oder dem anderen von euch sicherlich ein Begriff sein, denn sie ist die Autorin des Buches Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektwerdung im Spätkapitalismus. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, das wird sozusagen den Hauptteil heute unserer heutigen Ausgabe von Quergelesen ausmachen, der Text Das Bedürfnis nach Gleichheit. Und wenn wir dann gegen Ende der Sendung noch ein bisschen Zeit haben, werden wir uns dann vielleicht noch dem einen oder dem anderen zuwenden, zumindest ein paar Veranstaltungshinweise, Ausblicke in den April, wo es sich denn so lohnen könnte, hinzugehen, um die Waffe der Kritik weiter schärfen zu können. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. Bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh mais c'est vrai, celui-là il en est resté. Le dodo c'est va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Ah, mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Jacqueline Taieb war das mit 7 heures du matin. Ihr hört quer gelesen im Programm von Querfunk und im Programm des Freien Senderkombinats. Und ihr hört quer gelesen in der Erstausgabe, nämlich zwischen 12 und 13 Uhr dienstags. Wenn ihr Anregungen, Kritiken oder sonstiges loswerden wollt, Veranstaltungshinweise, Konzerttipps und so weiter und so fort, dann schreibt einfach immer an quergelesen@querfunk.de und in der Regel der Fälle wissen wir ja, dass die Menschen, die Quergelesen gerne hören und mit Quergelesen Kontakt aufnehmen, dann auch meistens Sachen vorschlagen oder kritisieren, womit sie erstmal richtig liegen. Und insofern freuen wir uns immer über eure E-Mails oder sonstigen Kontaktaufnahmen. Wir legen jetzt los mit dem Text von Andrea Truman, das Bedürfnis nach Gleichheit, aus der Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box, die seit Dezember in Leipzig erscheint. Das Bedürfnis nach Gleichheit. Eine Kritik der bürgerlichen Frauenbewegung. Ich habe lange Widerstand geleistet, die Illusion genährt, dass ich dem Schicksal meiner Mutter entkommen könnte, indem ich mich an die Normen der Ehe anpasste. Mein Versuch, mich individuell zu emanzipieren, musste misslingen. Nicht stark genug, um Karrierefrau zu werden, herabzusehen auf andere Frauen, Leben ohne Wärme. Die Wahl zwischen Hausfrau und freier Frau, die Wahl zwischen zwei unwirklichen Idealen. Ich bin nicht mehr bereit, den hohen Preis zu zahlen, den Verlust meines eigenen Ichs, der auf fast jeder Ehe steht. Aber ich bin noch nicht stark genug, mich auf den Beinen zu halten, als Freiwild in einer von Männern beherrschten Gesellschaft. Ich bin wehrlos gegen die Kälte, die Gefühlsarmut, die Scheinprogressivität von Wegwerfbeziehungen. Anja Meulenbelt, zu ihrer Zeit bekannte niederländische Feministin und Kommunistin, bringt ihre Situation Anfang der 70er Jahre mit ein paar Sätzen auf den Punkt. Die Emanzipation der Frau war so weit fortgeschritten, dass Frauen nicht mehr notwendigerweise Hausfrauen werden mussten. Die Frauen hatten jetzt die Wahl, doch diese stellte sich als Wahl zwischen Pest und Cholera oder eben zwischen Beruf und Familie heraus. Was sich in den Erfahrungen von Anja Meulenbelt widerspiegelt, sind, abstrakt ausgedrückt, die für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiven Trennungen zwischen Produktion und Reproduktion sowie zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, die für die Frauen Ende der 60er, Anfang der 70er kaum mehr auszuhalten waren, ließ sie ihnen doch nur die traurige Wahl zwischen Beruf und Einsamkeit auf der einen Seite und dem Hausfrauendasein und den damit einhergehenden fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Die Geschichte von Anja Meulenbelt wirkt erstaunlich modern. Verallgemeinert haben sich für Frauen die Wahlmöglichkeiten. Sie können ohne große Probleme kinderlos oder ohne Mann leben. Unverheiratet zusammenzuleben ist auch möglich und alleinerziehend zu sein hat nichts mehr mit dem Schicksalsschlag gemeinsam, der Stoff vieler Romane wurde. Es ist nicht mehr einer kleinen Anzahl von Kommunistinnen vorbehalten, sich für die Selbstentfaltung und Unabhängigkeit vom Mann zu entscheiden. Die Gleichberechtigung der Frauen hat sich mehr oder weniger durchgesetzt, solange sie keine Kinder haben. Jedoch ist es trotz der vielen Wahlmöglichkeiten immer noch so. Sobald Frauen Kinder bekommen, fallen sie, wie von Geisterhand, wieder in die alten Rollenbilder zurück, und Alleinerziehende sind immer noch genauso hoffnungslos überfordert wie damals Anja Meulenbelt. Die Gründe für ein Wiederaufleben der Frauenbewegung sind also nach wie vor gegeben, auch wenn das heute kaum irgendjemanden interessiert. Die institutionalisierte Frauenbewegung reagiert bis heute auf die nach wie vor vorherrschende Ungleichheit mit der alten Forderung nach Gleichheit. Die ungleiche Bezahlung von Jobs soll zum Beispiel aufgehoben werden. Der neueste Versuch, gleichwohl auch schon ein wenig in die Jahre gekommen, ist Gender Mainstreaming. Hier wird nicht einfach naiv die Gleichheit proklamiert, sondern die realen Unterschiede der Geschlechter, vornehmlich also die Mutterschaft, mitbedacht, und es wird sich dementsprechend der Gleichheit in der Differenz verschrieben. Dass dieses Streben notwendig scheitern muss, darum soll es im Folgenden gehen. Warum die in der bürgerlichen Gesellschaft proklamierte Gleichheit der Menschen Frauen notwendigerweise ausschloss, lässt sich besonders an Rousseau aufzeigen, der die Gründe dafür offen aussprach und dessen Staatsgründungsphilosophie sich weitestgehend durchsetzte. Für Rousseau war es unmittelbar einsichtig, dass Frauen keine Rechtssubjekte sein können, und das hing mit der Bestimmung der Frau als Mutter zusammen. Die Kinderaufzucht verlange von der Frau notwendigerweise andere Charaktereigenschaften, nämlich Geduld und Empathie, als der Mann sie benötige, der in der Welt der ökonomischen Konkurrenz und der Staatsbürgergeschäfte, namentlich des Krieges, bestehen müsse. Ist also das Wesentliche der Frau die Mutterschaft, so ist das Wesentliche für den Mann der Krieg. Wenn die Abstände zwischen den Schwangerschaften wirklich so groß wären, wie man voraussetzt, kann eine Frau ohne Gefahr und Risiko so plötzlich und entscheidend ihre Lebensweise ändern? Wird sie heute Amme und morgen Kriegerin sein? Soll sie Anlagen und Neigungen wechseln wie ein Chamäleon die Farben? Kann sie sich ohne Übergang aus dem Schatten der Zurückgezogenheit und den häuslichen Obliegenheiten, den Härten von Wind und Wetter aussetzen, den Mühen, Strapazen und Gefahren des Krieges? Kann sie bald ängstlich, bald tapfer, bald zart, bald robust sein? Diese Eigenschaften spricht er nicht der Natur der Frau zu, sondern diese müssen sich vielmehr aufgrund der Funktion der Frau als Mutter entwickeln. Warum diese spezielle Art von kleinem biologischen Verband, dem man den Namen Familie gibt, notwendig sein soll für die Aufzucht der Kinder, dafür gibt Rousseau folgende Gründe an. Wichtigster Grund ist das Eigentum, von dem der Mann sicher sein muss, dass es auch an den richtigen Spross vererbt wird. Ein Bastard, wie uneheliche Kinder hießen, würde nur Zwietracht in die Familie bringen und letztendlich die Familie auflösen. Damit hat er ja auch nicht ganz Unrecht, denn der einzige Zusammenhang, den die Familie hat, ist die Biologie. Das heißt aber auch umgekehrt, alles, was außerhalb dieses biologischen Zusammenhangs steht, wird als Konkurrenz empfunden. So offenbart sich hier viel mehr, als nur ein Gesetz der Vernunft, wie Rousseau es zu sehen glaubt, das Bedürfnis der Männer nach einem Ort außerhalb der Konkurrenz, an dem man sein Erbe sicher weitergeben kann. Dieses außerhalb der Konkurrenz wird in die Biologie hineinprojiziert. Im Außen herrscht Konkurrenz und im Inneren herrscht die Liebe. Die Bande der Natur und der Liebe sind die Bande, die diese Wirtschaftseinheit zusammenschweißen und die den Fortgang des Erbes garantieren. Das Erbe ist das Problem, mit dem sich die bürgerliche Gesellschaft herumschlagen muss, solange sie ihre Produktion auf Privateigentum aufbaut, und das herrenlose Eigentum ein Affront gegen diese Ordnung ist. Die Familie begründet sich im Privateigentum und würde mit dem Ende des Privateigentums auch aufgelöst werden. So ist heute schon festzustellen, dass sie in ihrer Absolutheit und vollkommenen Sittlichkeit, wie sie bei Rousseau und Hegel als Ideal aufscheint, kaum noch zu finden ist. Die Scheidung ist wieder so leicht, wie Hegel es im Falle der Römer verdammte, und die Patchwork-Familien und Alleinerziehenden sind kein moralisches Problem mehr. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Eigentum, das heute vererbt wird, nicht mehr ein Familienunternehmen ist, sondern höchstens noch aus einem Reihenhaus und ein wenig Angespartem besteht. Da die Gesellschaft zwar immer noch auf Eigentum aufgebaut ist, aber dieses in der Regel als Aktiengesellschaft organisiert ist, ist die Einheit des Vermögens nicht mehr existenziell. Und somit hat sich das substanzielle Sein der Familie teilweise aufgelöst. Die Notwendigkeit der Familie, begründet Rousseau als zweites, durch die Notwendigkeit der libidinösen Bindung an den Staat. Ich rede von der bürgerlichen Vermischung, die überall die gleichen Verrichtungen zu den gleichen Arbeiten vereinigt und mit Sicherheit die untragbarsten Missbräuche erzeugt. Als ob die Liebe, die man für seinen Nächsten fühlt, nicht das Prinzip der Liebe wäre, die man dem Staat schuldet. Als ob das Herz nicht durch die kleine Heimat, die Familie, der großen Anschlüsse, als ob es nicht der gute Sohn, der gute Vater wäre, der den guten Bürger ausmacht. Im bürgerlichen Staat wird also die Liebe zum Staat nicht unmittelbar erwartet, sondern über die Liebe in der Familie vermittelt. So schafft die bürgerliche Gesellschaft, in der die staatliche Herrschaft verinnerlicht wird, eine viel engere Anbindung an diese als frühere Herrschaftsformen, die allein auf Gewalt und Unterdrückung setzten. Die Verschiedenheit der Geschlechter sei ein Werk der Vernunft und nicht des Vorurteils, so Rousseau. Und sicher hat Rousseau insofern recht, als für das Weiterbestehen der bürgerlichen Gesellschaft die Familie tatsächlich notwendig ist. Dass die Frauen die gleichen Rechte haben sollten, war für diesen Zweck komplett absurd. Denn Menschen- und Bürgerrechte bezogen sich auf den Menschen als Bürger und nicht auf die vom Mann abhängige Frau, die für eine gelungene Kindererziehung von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen werden musste. Um die richtigen Eigenschaften zu entwickeln, konnte sie gerade nicht in den Krieg ziehen, sondern musste sich auf die häusliche Sphäre begrenzen. Somit ist die bis heute vorherrschende Geschlechterdichotomie aus der Notwendigkeit der Familie herzuleiten, die die für den Kapitalismus konstitutive Trennung von Privatem und Öffentlichem hervorbrachte. Dass das Geschlechterverhältnis aus der bürgerlichen Trennung von privater und öffentlicher Sphäre resultiert, ist in der feministischen Theorie häufig beschrieben worden. Diese Trennung ist jedoch nicht so einfach fassbar, wie es im ersten Moment erscheint, denn wenn man sich die Begriffe privat und öffentlich genauer anguckt, dann zerrinnen einem die vermeintlichen Eindeutigkeiten zwischen den Fingern. Denn mit diesen Begriffen war zuallererst gar nicht die Trennung zwischen den Männern zugeschriebenen Sphären Beruf und Staat und der den Frauen zugeschriebenen Sphäre Familie gemeint, sondern die Trennung zwischen Bourgeois und Citoyen, also eine Trennung innerhalb des männlichen Bürgers selbst. Bourgeois war der Bürger als Privatmann und Citoyen der Bürger als öffentlicher Mensch. Als Privatmann hat er seinen Interessen nachzugehen und in der Konkurrenz zu bestehen. Als Citoyen wiederum erlässt er Gesetze, die dieses egoistische Eigeninteresse insoweit beschränken, als dass er das Eigentum aller sichern muss. Die nun in der bürgerlichen Gesellschaft propagierte Freiheit und Gleichheit der Menschen implizierte ein bestimmtes Menschenbild, das nicht nur zufällig der historischen Gewordenheit des männlichen Subjekts im sich durchsetzenden Kapitalismus entsprach, nämlich den egoistischen Monaden, die in Konkurrenz zueinander stehen. Die Freiheit ist das Recht des Menschen, all das zu dürfen, was den Rechten eines anderen Menschen nicht schadet. So steht es in der Menschenrechtserklärung, und dies ist gleichzeitig mit dem Recht verknüpft, mit seinem Eigentum so umzugehen, wie es einem beliebt. Karl Marx fasst dies folgendermaßen zusammen: Die praktische Nutzanwendung des Menschenrechts der Freiheit ist das Menschenrecht des Privateigentums. Wenn jetzt nun die Frauen auch die Gleichheit fordern, woran zu erkennen ist, ob es sich um eine bürgerliche Frauenbewegung handelt, dann wollen auch sie nichts anderes sein als diese egoistische Monade, wie sie in der Menschenrechtserklärung festgeschrieben worden ist. Da jedoch heute nicht mehr allein diejenigen Staatsbürger sind, die vom Staat angestellt sind oder ein Eigentum besitzen, sondern das Bürgerrecht nun auch für die gilt, die nur ihre Arbeitskraft zum Markte tragen, heißt heute Gleichheit zu fordern, nicht nur das Wahlrecht einzufordern, sondern auch das Recht auf Arbeit. Wenn Frauen zum Beispiel in Gender-Mainstream-Programmen die Gleichheit in der Differenz fordern, dann haben sie damit erkannt, dass der Bereich, für den sie in der Regel immer noch zuständig sind, nämlich die Familie, in der abstraktesten Forderung nach Gleichheit nicht aufgeht. Denn diese ist nochmal gleichsam abgespalten vom Bourgeois. Denn von einer egoistischen Monade kann ja nur gesprochen werden, wenn nicht daran gedacht wird, dass diese noch ein Anhängsel hat, nämlich die Familie, die diese Monade wiederum reproduzieren muss. Aus der Sicht der Frau verschiebt sich so das Verhältnis zwischen privat und öffentlich. Hier ist Öffentlichkeit sowohl die Sphäre der Produktion als auch die Sphäre des Staates und der freien Meinungsäußerung. Also hier sind Bourgeois und Citoyen beide Teile der Öffentlichkeit und die Familie ist das davon Abgespaltene. Sie erscheint aus dieser Sicht als das wirklich Private, da die Frau in ihrem Bereich isoliert und nicht einmal durch Tausch mit der Allgemeinheit verbunden ist. Diese Sphärentrennung ist zwar real, aber gleichzeitig auch Schein, weil in der Familie zwar die Privatinteressen verfolgt werden, es aber um das Allgemeine geht, nämlich um die Reproduktion der Gattung. Also auch um die Reproduktion von Staatsbürgern, Bourgeois und der wahre Arbeitskraft. Rousseau sah die Frau als Mutter und Geliebte für den Mann und jammerte über die elende Vermischung, die die bürgerliche Gesellschaft hervorgebracht hat. Ein Widerspruch, der nicht nur einer zwischen Ideal und Sache ist, sondern ein Widerspruch, der in der realen bürgerlichen Gesellschaft selbst zu finden ist. Denn kennzeichnend für die bürgerliche Gesellschaft ist das gleichzeitige Bestehen der Subsumierung aller unter der abstrakten Herrschaft von Staat und Kapital sowie die Ausgrenzung aus dieser. Dem Kapital ist es ja tatsächlich egal, ob es jetzt Männer, Frauen oder Kinder ausbeutet oder aus welchem Land diese Ausgebeuteten kommen, aber es müssen notwendigerweise neue Bürger und Arbeit nachkommen, und zwar autoritär strukturierte. Die zwanghafte Freisetzung von Lohnarbeit für bürgerliche Frauen und von politischer Beteiligung für alle Frauen, wie sie die Begründer der bürgerlichen Staaten festschrieben, ist zwar aufgehoben, und die elende Vermischung, von der Rousseau sprach, ist wieder eingetreten. Aber dadurch wurde das Geschlechterverhältnis nicht aufgehoben. Die neue Situation entspricht der Transformation von Privatsphäre und Öffentlichkeit, wie sie sich notwendigerweise aus den veränderten Produktionsverhältnissen ergab und die bürgerliche Emanzipation der Frau hervorbrachte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts konnte der liberale Staat die Reproduktion der wahren Arbeitskraft immer weniger sichern und übernahm im Rahmen der Sozialpartnerschaft viele Funktionen, die vorher die Familie innehatte oder bei proletarischen Familien die bürgerliche Wohlfahrt besorgte, wie zum Beispiel die Sorge für Kranke, Arbeitslose, Alte, die teilweise Erziehung der Kinder, deren Schulbildung und bevölkerungspolitische Maßnahmen. Das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem hat sich seitdem verschoben. Privat war nur noch die Kernfamilie mit ihren weiterhin libidinös-ödipalen Beziehungsstrukturen, die für die Herstellung der Subjektstruktur nötig sind. Ansonsten war das Private öffentlich geworden, die Frau war jetzt nicht mehr nur Privatmutter, sondern als Lehrerin und Sozialfürsorgerin öffentliche Mutter. In der Regel zusätzlich zu ihrer privaten Mutterschaft. Nicht mehr nur der Mann war zerrissen in Bourgeois und Citoyen, sondern auch die Frau war in öffentlich und privat zweigeteilt, und zwar auf frauenspezifische Weise. Auch die Arbeiterin war zweigeteilt gewesen, einmal als Arbeiterin und einmal als Hausfrau und Mutter. Also anders als die bürgerliche Frau, die jetzt zwischen professioneller Mutterschaft und möglichst authentischer Liebe hin und her pendelte. Die bürgerlichen Frauen gewannen so sicherlich eine relative Unabhängigkeit von den Männern, aber die Kindererziehung war auch direkter dem Staat unterworfen. Die Familien waren jetzt größerer Kontrolle ausgesetzt, was einerseits die Kinder vor allzu großer Willkür schützte, andererseits auch zu Zwangsmaßnahmen führte, die dann während des Nationalsozialismus bis zur Euthanasie und Zwangssterilisationen führten. Von einer Aufhebung der Sphärentrennung konnte deshalb durch die Verstaatlichung nicht gesprochen werden. Privates und Öffentliches blieben in verwandelter Form erhalten und auch die damit einhergehenden Geschlechtskonnotationen. Immer noch werden überwiegend Frauen Grundschullehrerinnen und Sozialpädagoginnen. Die Hoffnungen, die noch Clara Zetkin in die gleichen Rechte und Chancen setzte, sind spätestens nach der Zerschlagung der Arbeiterbewegung vollkommen desolat geworden. Es hat sich als illusorisch erwiesen, dass sich die Frauen, sobald sie arbeiten gehen, zu revolutionären Subjekten entwickeln. Heutige Linke agieren in der Regel nicht in ihrem Betrieb, sondern verhalten sich dort angepasst, während ihre politische Tätigkeit in der Freizeit stattfindet. Zurzeit führt eher die Freistellung von Arbeit zu Aktivitäten, als das Eingebundensein als Lehrerin, Webdesignerin oder Dozentin. Mit der neuen deutschen Frauenbewegung und dem damit einhergehenden weiteren Emanzipationsprozess hat sich das Verhältnis von privater und öffentlicher Sphäre nochmal verschoben. Ausdruck davon ist unter anderem das neue Scheidungsrecht von 2008, das die Emanzipation der Frau quasi voraussetzt, damit eine Zwangsemanzipation in Gang kommt und das ohnehin aufgeweichte Kleinfamilienmodell weiter untergräbt. Wenn der Mann die Frau nach einer Scheidung nur noch so lange unterstützen muss, bis das jüngste Kind 3 ist, hat eine Frau mit Kindern nicht mehr nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich zusätzlich zu den Aufgaben der Kinderbetreuung um eine Erwerbstätigkeit zu kümmern. Da dies aber aufgrund der schlechten staatlichen Kinderversorgung nur mehr schlecht als recht geht, werden viele Mütter nach einer Scheidung bei Hartz IV landen. Der Vater ist nun potenziell und vielfach auch real überflüssig geworden und bewegt sich damit nur noch im Bereich des Öffentlichen. Mutter und Staat teilen sich die Aufgaben, die früher der Vater innehatte. Übernimmt der Staat oftmals die finanzielle Versorgung, so muss die Mutter in der Erziehung sowohl den männlichen als auch den weiblichen Part spielen und sich sowohl als die Liebende, Fürsorgliche geben, als auch Grenzen setzen, wie man heute zu sagen pflegt. Gleichzeitig macht sie die Hausarbeit und muss die finanzielle Versorgung sichern, wenn sie nicht auf Hartz-IV-Niveau bleiben will. Die Vermittlung zwischen Staat und Gesellschaft in Form von Familie schwindet deshalb immer mehr und die Familie ist der direkten Kontrolle durch den Staat ausgesetzt. Zudem muss sich die Frau auch noch in sich selbst teilen und ist jetzt Mann und Frau, Vater und Mutter zugleich. Dies gilt tendenziell auch für Frauen, die weiterhin mit ihren Männern zusammenleben. Da die Ehe überhaupt nicht mehr als sicher gilt, die Männer sich nach der Scheidung kaum mehr um das Kind kümmern und keinen Unterhalt an die Frau zahlen müssen, muss die Frau in der Ehe schon so weit vorsorgen, dass sie ohne größere Probleme auch ohne den Mann leben könnte. Damit haben sich öffentlich und privat auch noch auf andere Weise verschränkt. Die Familie funktioniert immer mehr wie ein Unternehmen, in dem es die Familienmanagerin gibt, die alles nach rationalen Kriterien organisiert. Die Verschränkung von privat und öffentlich ist keine Aufhebung des gesellschaftlichen Widerspruchs, sondern nur eine Verschiebung in den Einzelnen hinein, vor allem in die Frau, die sowohl männliche wie auch weibliche Anteile in sich entwickeln muss. Somit konnte durch die bürgerliche Emanzipation der Frau das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem und damit auch das Geschlechterverhältnis nicht aufgelöst werden, sondern es hat sich lediglich transformiert. Den aktuellen Ausdruck des Geschlechterverhältnisses repräsentiert die Alleinerziehende. Die Frauen haben die traurige Wahl zwischen hoffnungsloser Überforderung als Teilzeit- oder Vollzeitarbeitskraft und Mutter mit oder ohne Mann, oder sie verzichten auf die Familie und führen das Leben der Männer. Doch anders als in den 70er Jahren zeichnet sich keine Frauenbewegung ab, die kollektive Lösungen für das Problem sucht, sondern alle Lösungsversuche sind individuell. Oder es wird nach mehr Staat gefragt, der die Frauen mit Kinderkrippen, Ganztagsschulen oder mehr Kindergeld unterstützen soll. Für die Linke, die eine umfassende Emanzipation der Menschheit zum Ziel hat, bedeutet dies, weiterhin an der Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise zu arbeiten und gleichzeitig eine Bewegung zu entwickeln, die sowohl die Lebensumstände der Genossinnen mit einbezieht, wie auch die Trennung zwischen privat und öffentlich sowie männlich und weiblich schon jetzt aufhebt. Ein Exposé Und wenn alles bezahlt wird, tut's dann weniger weh. Und was soll das heißen, wenn jetzt einer sagt, 24 Stunden sind kein Tag. Sind wir zusammen oder ist es ein Projekt? Eins, in dem viel mehr Mühe als Vergnügen steckt. Und ich will das nicht hören, wenn jetzt einer sagt, 24 Stunden sind kein Tag. Die Berliner Band Britta war das jetzt zuletzt mit dem Stück 24 Stunden sind kein Tag. Und davor hörtet ihr den Text Das Bedürfnis nach Gleichheit, eine Kritik der bürgerlichen Frauenbewegung von Andrea Truman. Und diesen Text haben wir gefunden in der Nummer 1 mit dem Schwerpunkt Emanzipation der Zeitschrift für feministische Gesellschaftskritik Outside the Box. Diese Zeitschrift erscheint in Leipzig und wie man in ihrem Blog, den findet ihr unter outside.blogspot.de. Wie man da in ihrem Blog nachlesen kann, ist diese Ausgabe, diese erste Ausgabe, die im Dezember letzten Jahres das Licht der Öffentlichkeit erblickte, bereits ausverkauft. Und das ist eigentlich schön. Es ist schön, wenn tatsächlich eine moderne und wirklich gesellschaftskritische feministische Zeitschrift gerade entstanden ist, die erste Ausgabe raus ist und die sich auch verkauft und es auch tatsächlich offensichtlich ein Interesse daran gibt. Das heißt natürlich für Hörerinnen und Hörer des Querfunk, dass es dann ganz schön schwierig wird, noch an eine Ausgabe dieser Zeitschrift heranzukommen, denn das ist eine Meldung der Redaktion gewesen, die in Leipzig sitzt und die wohl keine Ausgaben dieser ersten Ausgabe, also keine Hefte der Exemplare, sagt man, glaube ich, Exemplare der ersten Ausgabe mehr haben. Und da verweisen auf die Verkaufsstellen von Outside the Box. Davon gibt's in Berlin einige, davon gibt's in Bonn eine, in Bremen zwei, in Gießen eine, in Göttingen eine, in Hamburg eine, der Infoladen Schwarzmarkt ist das. In Leipzig gibt es drei und in Potsdam gibt es eine. Das heißt, für Hörerinnen und Hörer in dem politisch ohnehin ziemlich unterentwickelten Südwesten von Krautland wird es tatsächlich schwierig, noch an eine Ausgabe heranzukommen. Wir von der Redaktion Quergelesen hoffen, dass wenn es keine zweite Auflage dieser ersten Ausgabe geben sollte, dass vielleicht ja dann ein PDF online gestellt wird und vielleicht gibt es ja dann auch den Service von Seiten der Redaktion, dass sie einzelne Texte dann vielleicht ja nochmal, wie gesagt, entweder online stellen oder vielleicht als Kopie zugänglich machen. Outside.blogspot.de, da findet ihr weitere Informationen zu der neuen feministischen Zeitschrift aus Leipzig, Outside the Box. Und wir werden nach dem nächsten Stück Musik euch einen kleinen Text noch vorstellen, eher einen Kommentar von Carlos Kunze, den dieser in der aktuellen Ausgabe der Berliner Wochenzeitung Jungle World, den man da lesen kann, der da steht, den er dafür geschrieben hat, wie auch immer. Watch this world with me. Barbara Jones war das mit Walk Through This World With Me. Und ihr hört Quergelesen im Programm von Querfunk und im Programm des Freien Senderkombinats. Im Folgenden nun ein Kommentar von Carlos Kunze aus der aktuellen Ausgabe der Berliner Wochenzeitung Jungle World. Das Laboratorium. In Griechenland wird getestet, wie weit sich die Ansprüche einer revoltierenden Arbeitskraft senken lassen. Volle Kraft voraus in den Crash, das scheint das Motto zu sein, an dem sich der griechische Staat, aber auch die Mitgliedsländer der Eurozone orientieren. Die Austeritätsmaßnahmen, die der griechische Staat durchsetzen will, sind hart. Die EU-Kommission erwartet, dass der griechische Staat sein Haushaltsdefizit von zuletzt 12,7% in diesem Jahr um mindestens 4 Prozentpunkte verringert. Ein irrer Plan angesichts der generellen Krisenerscheinungen. 4,8 Milliarden Euro will die griechische Regierung einsparen. Das bedeutet einen Frontalangriff auf die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Im öffentlichen Dienst sollen etwa das 13. und 14. Monatsgehalt um 30% gekürzt werden. Alle Renten sollen eingefroren werden. Dafür wird die Mehrwertsteuer angehoben. Das trifft vor allem die Geringverdienenden. Die sozialdemokratische Regierung wollte die Zustimmung der Gewerkschaften zu den Sparmaßnahmen erreichen, aber die sperren sich unter dem Druck ihrer Basis und so kam es seit Februar zu mehreren gewerkschaftlich kontrollierten Generalstreiks. Nachdem bei einem solchen Event Anfang März ein sozialdemokratischer Gewerkschaftsboss von wütenden Arbeitern von der Kundgebung verscheucht worden war, kam es am Donnerstag voriger Woche, also vorletzter Woche, zu einem Generalstreik im öffentlichen und Privatsektor mit großer Beteiligung und zu Straßenkämpfen in Athen. Im Dezember 2008 hatte der griechische Staat die offene Revolte von Schülern, Studenten, Migranten, das heißt jener, die prekär beschäftigt sind oder dies zu erwarten haben, zu verdauen. Nun hat er auch noch die offizielle Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am Hals. Jenseits der Straßenschlachten und der fast alltäglichen Anschläge, die die Erinnerung an das bewegte Italien von 1977 wachrufen und überwiegend dem Mikrokosmos der libertären Bewegung entstammen, macht sich auch in anderen Kreisen Griechenlands eine gewisse Radikalisierung breit. So hat eine Gruppe von Arbeitern Anfang März die nationale Druckerei besetzt, um den Druck des neuen Gesetzes, mit dem ihre Löhne eingeschränkt werden sollen, zu verhindern. Sie hatten beim Lesen des Textes festgestellt, dass die Lohnkürzungen noch höher ausfallen sollten als offiziell angekündigt. Alle Tage Sabotage an der Staatsräson. Während die regierende sozialdemokratische PASOK, die, wie sie sagt, ausländische Spekulation gegen Griechenland zum Sündenbock zu machen sucht, um vom ganz normalen krisenhaften Gang der wahren Gesellschaft abzulenken, spielen die restlichen Regierungen der Eurozone, die einen Bankrott des griechischen Staats befürchten, weil er dem Euro schaden würde, auf Zeit. Werden sie Unterstützungskredite geben? Wenn ja, wann, in welchem Umfang, zu welchen Bedingungen? Sie warten einfach ab und hoffen, die griechische Regierung werde stark genug sein, um ihr brachiales Sparprogramm durchzusetzen. Griechenland dient der restlichen Eurozone als Laboratorium. Wie weit lassen sich die Ansprüche des variablen Kapitals, und das heißt in Griechenland, einer kämpferischen Arbeitskraft, senken? Das ist angesichts befürchteter weiterer Staatsbankrotte in der Eurozone für die Verwalter der alten Welt von höchstem Interesse. Aber auch für ihre Reservetruppen. Wenn die Stalinisten der griechischen kommunistischen Partei mitsamt ihren Gewerkschaften noch ihre linksbewegten Abspaltungen haben, weder die Stalinisten der griechischen kommunistischen Partei mitsamt ihren Gewerkschaften noch ihre linksbewegten Abspaltungen haben ein Interesse an einem generalisierten Aufstand. Sollte sich die Situation angesichts der neuen, furchtbaren Bedingungen weiter zuspitzen, ist die entscheidende Frage, wissen Sie auch, wie eine soziale Insurrektion zu verhindern ist? Ihr hört Quergelesen im Programm von Querfunk und im Programm des Freien Senderkombinats. Und zuletzt hörtet ihr Gino von den Dexys Midnight Runners. Und davor hörtet ihr einen Beitrag von Carlos Kunze aus der aktuellen Ausgabe der Jungle World. Er schrieb über Griechenland als das Laboratorium. Ganz am Ende der Sendung wollen wir euch schon mal für April sozusagen darauf einschießen oder wollen wir euch darauf hinweisen, dass die eine oder andere interessante Sache zu besuchen oder wahrzunehmen ist. Zum einen freut sich die Redaktion Quergelesen sehr, dass nach einigen ungefähr 2 Jahren Sendepause der seltsame Zusammenschluss oder zumindest sein Blog sich wieder regt. Der seltsame Zusammenschluss in Stuttgart hat einige Jahre lang die linke Dummheit vor sich hergetrieben und mit ihrem Blog, mit ihren Interventionen sicherlich nicht nur bei der Redaktion Quergelesen große leuchtende Augen erzeugt. Der seltsame Zusammenschluss organisiert jedenfalls Wochenendseminar zu Kapitalband 2 mit Nadja Rakowitz. Und zwar tut er das zwischen Freitag, dem 16. und Sonntag, dem 18. April. Das ist sicherlich für Hörerinnen und Hörer von Quergelesen hier dann in Karlsruhe, also für Hörerinnen und Hörer des Querfunks interessant, denn nach Stuttgart ist es nicht weit. Und Veranstaltungen oder Seminare des seltsamen Zusammenschlusses sind normalerweise irgendwie durchaus niveauvoll und die Fahrt lohnt sich eigentlich immer. Unter seltsamer-zusammenschluss.org findet ihr weitere Informationen. Wir werden aber natürlich auch in einer der nächsten Ausgaben von Quergelesen ausführlich auf dieses Wochenendseminar zu Kapitalband 2 mit Nadja Rakowitz in Stuttgart verweisen. Und dann wollen wir euch gerne noch darauf hinweisen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass ihr in dem Blog spektakel.blogspot.de irgendwie weitere Veranstaltungen dieser sehr rührigen Veranstaltungsgruppe in Weimar sehen könnt. Also sprich, da gibt es eine ganz neue Veranstaltungsreihe, Spektakel, Kunst und Revolution. Da erinnert sich sicher der eine Hörer, die andere Hörerin daran, denn einige der Mitschnitte liefen doch in dem Programm eurer freien Radios. Es gibt mittlerweile auch eine Broschüre mit den Beiträgen zu Kunstspektakel Revolution. Beiträge von Martin Büsser, Alexander Emanueli, Kerstin Starkemeier, Esther Leslie, Hans-Christian Psa, Biene Baumeister, Zwiene Gator und Roger Behrendt sowie Lilly Lent. Das ist eine sehr schöne kleine gemachte, kleine Broschüre, die ihr auch über das blogspektakel.blogspot.de bestellen könnt. Und toll ist eben, dass diese Reihe weitergeht jetzt im Frühjahr 2010. Einmal über Charles Fourier geht es. Das ist am 15. April, Donnerstag, den 15. April in Weimar. Utopie, Spiegel, Menschenmaschine, Charles Fourier und die surrealistische Avantgarde. Es geht weiter mit einem Vortrag über Lautréamont und Détournement. Lautréamonts Plagiatkunst als Destruktionsmodell der Moderne. Dann geht es um Realismus, Antifaschismus und Expressionismus und es geht um Sarkasmen, Überlegungen zum poetischen Interventionismus in Paul Celans Spätwerk. Auch darauf werden wir nochmal in einer der folgenden Ausgaben von Quergelesen zurückkommen und diese Reihe nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Die liegt uns nämlich sehr am Herzen. Und das war's für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Quergelesen hat euch Spaß gemacht und hat euch interessiert. Wir hoffen, die vorgestellten Texte fanden euer Interesse, die Musik euer Gefallen und apropos Gefallen, wir hoffen, dass ihr euch auch weiterhin nichts gefallen lassen werdet. Tschüss. Trust it to that. When you saw it all come, it was waving the flag.